Sie hasste die Melancholie, wenn sie ihr eine Depression auferlegte, aber meistens liebte sie die Melancholie. Sie traute ihr sogar zu, die Menschen zu heilen. Wer sich an den hohen Himmel und das weite, leere Land verliert, verliert auch, woran er leidet. Margarete hatte Zweifel, ob das Treffen mit den alten Freunden eine gute Idee war. Aber es war gewiss richtig, dass Christiane den entlassenen Jörg erst einmal hierher brachte. Vielleicht würde seine Krankheit sich verlieren und auch die der anderen. Jörg wachte vor allen anderen auf. Er wachte mit dem Gefühl auf, alles sei in Ordnung, sein Körper, sein Gemüt, der neue Tag. Dann erschrak er. Wie er im Gefängnis erschrocken war, wenn er mit demselben Gefühl aufgewacht war und die Neonleuchte, die hellgrünen Wände, das Becken, das Klo und das kleine hohe Fenster sah. Aber jetzt waren die Wände weiß, standen Waschschüssel und Krug auf einer Kommode und Tulpen auf einem Tisch und kam frische Luft durch das große Fenster. Er war nur aus Gewohnheit erschrocken. Erleichtert verschränkte er die Arme unter dem Kopf und wollte Pläne machen, wie er im Gefängnis seine Tage gerne mit Plänen für die Zeit danach begonnen hatte. Aber jetzt, wo er Pläne nicht nur machen, sondern auch verwirklichen konnte, tat er sich schwer. Henna wegen seines Verrats stellen. Soweit war er gestern schon gewesen. Warum fiel ihm sonst nichts ein? Er konnte sich Christianes und Markus Pläne anhören, und vielleicht hatten auch Karin und Ulrich und Andreas Pläne für ihn. Aber warum hatte er keine? Ilse wusste, was sie wollte, sobald die Amsel in der Eiche sie weckte. Sie stand auf, zog sich an, nahm Heft und Stift und schlich auf Zehenspitzen über Gang, Treppe und Küche aus dem Haus. Im Park ging sie zur Bank am Bach. Sie schlug das Heft auf, las, was sie geschrieben hatte, drei kleine Kapitel in loser falscher Folge. Sollte sie den Zusammenhang zwischen den Kapiteln herstellen? Sie konnte Jan dabei begleiten, wie er von den französischen Genossen im Krankenwagen abgeholt und nach Deutschland gebracht wurde, wie er zum zweiten Mal in den Zustand der Todesähnlichkeit versetzt, aufgebahrt und bei der Beerdigung im offenen Sarg ausgestellt wurde. Oder sollte sie das Kapitel mit Jan an der Küste überarbeiten? Jan musste auf das Schweinesystem, die Ärsche aus Politik und Wirtschaft und die Scheißbullen schimpfen. Sie mochte so nicht schreiben, aber wenn sie nicht schaffte, Jan wie einen Terroristen reden zu lassen, wie sollte sie schaffen, ihn morden zu lassen? So leise Ilse auftrat, die unter ihren Zehenspitzen knarrenden Dielen drangen in Karins Schlaf. Im Traum war sie spät dran, wollte sich leise in die Kirche stehlen, wo die Gemeinde auf sie wartete, aber die Dielen verrieten ihren Gang und alle Köpfe wandten sich ihr zu. Sie wachte auf. Ihr Mann schlief noch, und sie ließ ihn schlafen, so gerne sie ihn geweckt hätte. Sie betete, oder vielleicht war es eine Meditation oder ein Moment der Wahrheit. Stimmte, was sie am Abend gesagt hatte? Sah sie in den Terroristen ihre verirrten Brüder und Schwestern? Hatte sie brüderliche Gefühle für Jörg? Wollte sie sie haben? Meinte sie, sie haben zu müssen? Auch Ingeborg wachte von den knarrenden Dielen auf. Sie hörte Ilses Schritten nach und wartete, ob noch mehr Schritte kämen und gingen, aber es blieb still. Sie sah auf die Uhr und schubste ihren Mann. »Lass uns gehen, solange die anderen noch schlafen.« Er schüttelte den Kopf, ärgerlich, dass sie ihn geweckt hatte und sich davonstehlen wollte. »Sie ist schön«, dachte er, »aber wenn's schwierig wird, will sie sich drücken.« Er sah sie an. Mit ihrem verschlafenen Gesicht war sie nicht einmal schön. Sie insistierte. »Ich will mich nicht vor den anderen blamieren, mich nicht und meine Tochter nicht.« »Niemand wird sich blamieren. Die anderen werden wahnsinnig rücksichtsvoll und zartfühlend sein. Und deine Tochter ist auch meine, und sie drückt sich nicht, sondern stellt sich. Und wenn's wieder Krach gibt, dann gibt's wieder Krach.« Sich drücken, sich stellen. Der Tochter war's beim Aufwachen egal. Der Abend war blöd gelaufen, aber sie hatte gut geschlafen und jetzt war morgen. So war es eben. Mal lief's mit den Männern, mal nicht. Das Leben ging weiter. Manchmal lief's heute mit einem Mann, mit dem es gestern nicht gelaufen war, Vielleicht würde sie dem großen Terroristen, der vor ihr in Panik geraten war, noch mal eine Chance geben. Immerhin war ihr das noch nicht passiert. Ein Mann gerät vor ihr in Panik. Jörgs Panik beschäftigte auch Marco. Wie viel politische Power war von einem Mann zu erwarten, der angesichts eines nackten Mädchens die Panik kriegt? Seit 4 Jahren war Marco an Jörg dran, um ihn, den Terroristen, der sich nicht von der RAF distanziert hatte, zum geistigen Kopf eines neuen Terrorismus aufzubauen. Er hatte gehofft, Jörg würde sich nach der Entlassung mit einem Paukenschlag politisch zurückmelden, einem Interview, einer Presseerklärung, nicht illegal, aber knallhart. Plänereich und tatenhungrig hatte er sich Jörg in Freiheit vorgestellt, stattdessen war er müde und geriet in Panik. 4 Jahre Arbeit umsonst? Andreas war Marco zunächst gerade recht gekommen. Ein Rechtsanwalt, der sich darum kümmern konnte, dass Jörg beim Paukenschlag die Grenze der Legalität nicht überschritt. Dann hatten sie sich gestritten. Aber Marco setzte darauf, dass, wenn Jörg wollte, sein Anwalt sich nicht verweigern würde. Der sah das anders. Andreas hatte für Jörgs politische Albernheiten nichts übrig. Er hatte gedroht, er werde das Mandat niederlegen, wenn sowas wie das Grußwort nochmal passierte. Bei einem Paukenschlag nach der Entlassung würde er nichts mehr mit Jörg zu tun haben. Eigentlich langte ihm schon der gestrige Abend. Ja, der Blick aus dem Bett in den Himmel war schön. Beim Frühstück konnte er die Bischöfin auf den Arm nehmen, danach spazieren gehen und Bäume anschauen. Aber doch nicht bis Sonntag. Auch Henna graute vor den 2 Tagen, die er hier noch aushalten sollte. Beim Aufwachen war ihm das Gespräch mit Christiane in den Sinn gekommen und hatte ihn wieder traurig gemacht. Was für ein Leben! Und vom Nachdenken über ihr Leben war es nur ein kleiner Schritt zum Nachdenken über das eigene Leben. War es besser? Die Arbeit lief gut, er hatte Erfolg. Und wenn er an einer aufregenden Reportage war, war der Thrill so stark wie früher. Aber seine Beziehungen zu Frauen stimmten nicht. Es waren Beziehungen, die er weder begann noch beendete, sondern in die er hineinrutschte und aus denen er sich davonstahl. Es waren Frauen, die nicht er wollte, sondern die ihn wollten. Und obwohl er sich nach einer anderen Art von Beziehung sehnte, war er unfähig, Frauen anders zu begegnen und die richtigen zu suchen, statt sich von den falschen finden zu lassen. Das Wissen, dass das mit seiner Mutter zu tun hatte, half ihm nicht. Manchmal dachte er, mit dem Tod seiner Mutter werde er frei sein, hatte aber sofort Zweifel, ob es tatsächlich so kommen werde. Die Arbeit half, auch wenn sie das Problem nicht löste, aber sie half nicht mehr so gut wie früher. Und an diesem Wochenende gab's keine. Als er in die Küche kam, machten Christiane und Margarete Frühstück. »Bin ich der Erste?« Margarete nickte und gab ihm Kaffee und Mühle. Christiane schlug Eier auf, schnitt Zwiebeln und Schinken, Pilze und Tomaten klein und lächelte ihm kurz zu. Margarete stellte Geschirr und Besteck auf ein Tablett und trug es auf die Terrasse. Niemand redete. Dann fuhr Henna in die kleine Stadt am See und holte Brötchen. Als er zurückkam, saßen die anderen beiden auf der Terrasse, tranken die erste Tasse Kaffee und das erste Glas Prosecco und er setzte sich dazu. Christiane lächelte ihm wieder kurz zu. Jetzt sah er, dass es ein nervöses Lächeln war. Er wollte sie fragen, ob alles in Ordnung sei, ob sie gut geschlafen habe. Aber als Margarete Christiane die Hand auf den Arm legte, kam ihm seine Frage geschwätzig vor. So saßen sie schweigend, sahen in den Park, jeder allein mit seinen Gedanken. Es wurde 10, bis alle um den Tisch versammelt waren. Als Letzte kam Dorle. Mit Pferdeschwanz, ohne Lippenstift und in weitem weißen Leinenrock und weißer Leinenbluse sah sie frisch und lieb aus. Und brav machte sie die Runde und begrüßte eine nach dem anderen mit der Andeutung eines Knickses. Ulrich war stolz. Seine Tochter hatte sich neu erfunden. An ihrer Schule war sie in einer Theatergruppe. Er würde sie zusätzlich zum privaten Schauspielunterricht schicken. Jörg hatte nur darauf gewartet, dass die Runde komplett war. »Ihr habt gestern alles Mögliche von mir wissen wollen. Ich wüsste auch gerne was von euch.« Genauer gesagt, von Ulrich ließ ihn nicht ausreden. »Aber du hast gestern nicht gesagt, was ich von dir wissen wollte. Wie wär's heute?« »Ich habe nicht...« »Nein, du hast nicht, und dann kam dir meine Frau zur Hilfe, und du bist ins Bett geflüchtet.« Ich erinnere mich nicht an deine Frage, tut mir leid. Kann ich jetzt... Nach deinem ersten Mord habe ich dich gefragt. Wie es dir bei ihm ging, ob du bei ihm was fürs Leben gelernt hast. Diesmal mischte Ingeborg sich nicht ein. Und auch die anderen hatten sich damit abgefunden, dass Ulrich nicht locker ließ. Alle sahen Jörg an. Er hob die Hände, als wolle er reden und seinen Worten Nachdruck geben, und ließ sie sinken. Er hob sie nochmal und ließ sie nochmal sinken. Ja, was soll ich sagen? Im Krieg schießt und tötet man eben. Wie soll es einem da gehen? Was soll man da lernen? Wir hatten Krieg, und also habe ich geschossen und getötet. Bist du jetzt zufrieden? War dein erster Mord nicht eine Frau, die dir ihr Auto nicht geben wollte, als du eine Bank überfallen hattest und fliehen musstest? Jörg nickte. Sie hat ihr blödes Auto festgehalten, als sei es wunderweiß was. Ich hätte lieber nicht geschossen. Es ging nicht anders. Und komm jetzt nicht damit, dass die Frau nicht mit mir im Krieg war und ich nicht mit ihr. Du weißt so gut wie ich, dass im Krieg nicht nur Soldaten sterben. Kollateralschäden. Was soll die Ironie? Sag mir, dass wir den falschen Krieg geführt haben, und ich werde dir nicht widersprechen. Wir haben die Lage falsch eingeschätzt, aber wir haben ihn nun einmal geführt, und wir haben ihn so geführt, wie man einen Krieg führt, wie denn sonst. Karin sah Jörg traurig an. Tut es dir leid? Leid? Jörg zuckte die Schultern. Klar tut es mir leid, dass wir ein Projekt verfolgt haben, das nichts geworden ist. Ob es was hätte werden können? Ich weiß nicht. Ich meine die Opfer. Tun dir die Opfer leid? Jörg zuckte wieder die Schultern. Leid? Manchmal denke ich an sie, an Holger und Ulrich und Ulrike und Gudrun und Andreas und an alle eben, die gekämpft haben und gestorben sind. Und ja, manchmal denke ich auch an die Frau, die ihr Auto nicht loslassen konnte, und den Polizisten, der mich festnehmen wollte, und an die Großkopferten, die für diesen Staat gestanden haben und für ihn gestorben sind. Es tut mir leid, dass die Welt nicht ein Ort ist, an dem nicht... dass sie ein Ort ist, an dem... Also, natürlich sollte niemand kämpfen und sterben müssen. Aber leider ist die Welt nicht so. Die Welt ist schuld, ich verstehe. Warum kann die dumme Welt nicht so sein, wie sie sein soll? Ulrich lachte. Du bist wirklich ein Herzchen. Hör mit deiner billigen Ironie auf. Du hast keine Ahnung, wovon Jörg redet. Warst du dabei? Haben die Bullen dich zusammengeschlagen? Haben sie dich im Bunker an Händen und Füßen gefesselt und 2 Tage in deiner Pisse und Scheiße liegen lassen? Haben sie dir das Essen reingewirkt in Luftröhre und Bronchien, bis die Lunge kollabiert ist? Haben sie dich über Jahre Nacht um den Schlaf gebracht und dann über 1 Jahr ohne jedes Geräusch gelassen? Marco beugte sich weit über den Tisch und fuhr Ulrich an. Es war wirklich Krieg. Jörg hat sich das nicht ausgedacht. Damals hast du es auch gewusst. Alle haben es gewusst. Wie viele Linke habe ich getroffen, die mir erzählt haben, dass sie damals beinahe auch beim bewaffneten Kampf gelandet wären. Sie sind's nicht. Sie haben lieber andere kämpfen und scheitern lassen. Stellvertretend. Ich verstehe noch, dass man vor dem Kampf Angst hat und sich raushält. Dass du so tust, als hätte es den Krieg nicht gegeben, macht mich sprachlos. Dafür redest du ganz schön viel. Für mich zieht niemand stellvertretend in den Krieg. Und er schießt stellvertretend Frauen, die ihre Autos nicht hergeben wollen, oder Fahrer, die Generaldirektoren rumfahren müssen. Für euch? Ulrich sah in die Runde. Karin wiegte den Kopf. Immer noch sah sie Jörg voller Trauer an. Sie wollte nicht glauben, was sie gehört hatte. Zugleich arbeitete sie daran, was er und was Marco und was Ulrich gesagt hatten, miteinander zu versöhnen. Nein, Ulrich, auch ich habe niemand stellvertretend für mich töten lassen. Aber dass wir die bürgerliche Gesellschaft hinter uns lassen müssen, wenn wir ein unkorrumpiertes Leben führen wollen, haben wir alle geglaubt. Und als so ein Quatsch! Andreas schnaubte verächtlich. Wenn dir die Gesellschaft nicht passt, kannst du ins Kloster gehen oder in der Provence Bienen züchten oder auf den Hebriden Schafe. Das ist doch kein Grund, Leute umzubringen. Aber hätten sich so viele von uns die Freiheit genommen, die Gesellschaft zu verlassen oder zu verändern, wenn es nicht als äußerste Möglichkeit den bewaffneten Kampf gegeben hätte? Er wurde nicht stellvertretend für uns geführt, aber er hat den Raum, in dem wir handeln konnten, erweitert. Zugleich hat wer im Kampf getötet hat, eine Schwelle überschritten, die er nicht hätte überschreiten dürfen. Wir dürfen nicht töten. Und wie du darüber redest, Jörg, macht einen das Gefängnis so kalt, so grob? Ich bin sicher, in dir sieht's anders aus, als du dich gibst. Jörg sitzte ein paar Mal an, konnte sich aber nicht zu einer Antwort entschließen. Auch Karin machte keine Anstalten, weiterzureden. Auch nicht Ulrich, Marco und Andreas. Aber gerade als die anderen erleichtert anfingen, einander um die Brötchen zu bitten und die Marmelade zu reichen und über Wetteraussichten und Tagesvorhaben zu reden, sagte Jörg, »Ich will was von Henna wissen, wenn's jetzt recht ist.« Henna lächelte Jörg an. »Warum so förmlich?« »Noch jemand Kaffee?« Christiane stand auf und trat neben Henna. »Wie fühlt sich das an, erst mich ins Gefängnis bringen?« Und dann die Entlassung aus dem Gefängnis mit mir feiern. Wovon redest du? Du hast doch den Bullen erzählt, dass ich die Hütte im Odenwald habe. Sie mussten dort nur noch warten, bis ich eines Tages... Autsch! Die Kanne war Christianes Hand entglitten und der heiße Kaffee hatte sich auf Hennas Hose und Füße ergossen. Henna sprang auf, nahm die Serviette und versuchte, sich zu reinigen. Komm mit! Als Henna zögerte, nahm Margarete ihn bei der Hand und zog ihn zuerst in Richtung Küche. Dann änderte sie ihre Meinung und zog ihn in Richtung Gartenhaus. Henna begann zu protestieren, aber sie schüttelte nur den Kopf und zog ihn weiter. »Was machst du? Ich erklär's dir gleich. Müssen wir? Ja, wir müssen.« Als Margarete und Henna vor dem Gartenhaus standen, ließ sie seine Hand los. »Was jetzt? Du ziehst deine Hose aus und eine von mir an. Dann waschen wir deine Hose und hängen sie auf.« Henna sah skeptisch auf ihre und auf seine Hüften. Margarete lachte. »Ja, ein bisschen weit wird sie sein, aber nicht sehr. Dicke Frauen sehen dicker aus, als sie sind.« Er folgte ihr ins Haus und sah sich um. Der Flur führte von der Haustür geradewegs in die Küche. Links sah er in ein großes Zimmer mit Schreibtisch, Drehstuhl und Treppe nach oben, rechts in eines mit offenem Kamin, Sofa und Sesseln. »Wo kann ich, wo du willst? Ich geh nach oben und hol die Hose.« Mit schweren Schritten stieg sie die Treppe hoch, er hörte sie eine Schranktür öffnen und schließen, und mit schweren Schritten kam sie wieder runter und gab ihm Jeans. Sie waren frisch gewaschen und fühlten sich rau und sperrig an. Er wandte sich ab und zog sich um. Sie hatte recht, die Jeans waren weit, aber mit dem Gürtel ging's. In der Küche zog sie eine Zinkwanne unter der Spüle hervor, warf seine Hose hinein, schraubte das eine Ende eines Schlauchs an den Wasserhahn und legte das andere in die Wanne. Sie sah zum Kanister unter der Decke. »Ich hoffe, ich hab noch genug, sonst musst du raus und die Pumpe anstellen.« Sie ließ Wasser einlaufen und gab ein paar Spritzer Spülmittel dazu. »So wird die Hose sauber? Keine Ahnung. Ich bringe meine Sachen in die Wäscherei.« Sie kniete nieder und schwenkte und knetete die Hose, bis das Wasser schäumte. »Wir lassen sie ein bisschen weichen, was meinst du?« Sie wollte sich aufrichten, ging aber mit einem Schmerzenslaut wieder in die Knie. Er beugte sich hinab, legte die Arme um sie und half ihr auf. »Wie ein Baum«, ging ihm durch den Kopf, »wie wenn ich einen Baum umarmen und aufrichten würde.« Als sie stand, lächelte sie ihn an. »Es ist die Bandscheibe. Ich habe sie nie beachtet. Zur Strafe hat sie sich davongemacht.« Hennas Arm lag noch um Margaretes Rücken. Als er ihn wegnahm, war er verlegen, weil er so lange damit gewartet hatte. »Kann man nicht operieren?« »Ja, aber vielleicht geht's mir danach schlechter als davor.« Sie sah ihn prüfend an. »Was willst du machen?« »Womit?« »Mit Jörgs Frage.« »Ihm erkläre, dass es nicht stimmt. Ich habe ihn nicht ins Gefängnis gebracht. Ich habe der Polizei nichts gesagt.« »Bist du sicher?« Er lachte auf. »Sowas vergesse ich doch nicht.« »Ja, ich habe mich damals manchmal gefragt, was ich machen würde, wenn er eines Nachts vor meiner Tür stehen und mich bitten würde, ihn vor der Polizei zu verstecken. Lange habe ich's nicht gewusst. Manchmal dachte ich so und manchmal so. Am Ende habe ich mich mit mir darauf geeinigt, ihn für eine Nacht aufzunehmen und am nächsten Morgen wegzuschicken. Zum Glück kam er nie. Lass uns ein bisschen spazieren gehen.« Margarete wartete nicht auf Hennas Reaktion, sondern ging los aus der Küche über die Wiese mit Obstbäumen zum Bach. Er zog die Schuhe an, die er beim Hosenwechsel ausgezogen hatte, und lief ihr nach. Als er sie erreichte, sagte sie, »Darf ich?« nahm seinen rechten Arm und stützte sich darauf. Langsam gingen sie am Bach entlang. Manchmal sprang ein Frosch ins Wasser, den ihre Schritte aufgescheucht hatten, manchmal gurgelte das Wasser ein bisschen lauter. Wo der Wald nicht bis an den Bach reichte, gingen sie in stechend heißer Sonne. Henna spürte, dass die Seite, mit der Margarete sich an ihn lehnte, schweißfeucht wurde. Christiane hat der Polizei von der Hütte im Odenwald erzählt.